So in order for every prophetic word fulfilled, we have to understand. Damit sich ein prophetisches Wort erfüllen kann, müssen wir verstehen. God wants it to happen. Gott möchte, dass es geschieht. But unless there is a divinity, and a humanity joining, it won't happen. Doch dafür braucht es eine Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends! Hallo Freunde! We are happy! Wir sind glücklich! Because the Bible says! Denn die Bibel sagt, the kingdom of God is joy. Dass das Reich Gottes Freude ist. That's why we are so full of joy. Deshalb sind wir voller Freude. So, somebody suggested or somebody asked me to talk about this. Jemand hat mich gebeten, über Folgendes zu sprechen. Can a lack of faith stop a prophecy from being fulfilled? Kann mangelnder Glaube bewirken, dass eine Prophetie sich nicht erfüllt? The simple answer is no. Die einfache Antwort lautet nein. It can't, but it will. Er kann es nicht, sondern er wird es tun. Not only it can, it will. Er kann es nicht nur, sondern er wird es tun. The basis of Christianity is faith. Schau, die Grundlage des Christentums ist Glaube. It's not works. Nicht Werke. So when God gives you a prophetic word, wenn Gott dir ein prophetisches Wort gibt, what does he do? Was tut er? He shows you his desire for what he wants to do. Er zeigt dir seine Sehnsucht, was er tun möchte. Or he encourages you in something that you're already doing. Oder er ermutigt dich bei etwas, was du bereits tust. So this is something that we need to understand. Wir müssen das begreifen. The first thing we need to really make clear. Das erste, was wir klarstellen müssen, ist: Was it really a word from God, or did people say something from their own heart? War es wirklich ein Wort von Gott, oder haben Menschen etwas aus ihrem Herzen gesagt? That's the first thing. Das ist der erste Punkt. Usually people test the prophetic word in the difficult situation. That's not the right thing to do. Normalerweise überprüfen Menschen das prophetische Wort in der schwierigen Situation, doch das ist nicht richtig. So here is what I do. Ich mache Folgendes. When people give me a prophetic word, wenn Menschen mir ein prophetisches Wort geben, the first thing I do is I test it and I make a decision. Is this from God or is it not? Dann prüfe ich es als erstes und ich treffe eine Entscheidung. Ist das von Gott oder nicht? When it's not, I smile and say thank you. Wenn es nicht von Gott ist, lächle ich und sage danke. And in my heart, I simply trash it. Und in meinem Herz verwerfe ich es einfach. I don't write it down, I don't memorize it. Ich schreibe es nicht auf, ich merke es mir nicht. Trash it. Ich verwerfe es. Now, if people who I train in the prophetic make a mistake like this publicly, I think it needs to be publicly correct. Nun, wenn Menschen, die ich im Prophetischen trainiere, so einen Fehler in der Öffentlichkeit machen, denke ich, dass dies öffentlich korrigiert werden muss. But the people that I train in the prophetic, I always make sure I emphasize this. Bei Menschen, die ich im Prophetischen ausbilde, achte ich darauf, dass ich Folgendes betone. The one who gets prophesied to has the right to test it and to accept it or to reject. Derjenige, der eine Prophetie erhält, hat das Recht, sie zu prüfen. Er darf sie annehmen oder verwerfen. That's what Paul says in 1 Corinthians 14. We need to test the prophetic word. Das sagt Paulus in 1. Korinther 4. Wir müssen das prophetische Wort prüfen. The word test here in the Greek, it means to put it to a test to see if it's true. Das griechische Wort prüfen bedeutet, etwas einer Prüfung zu unterziehen, um herauszufinden, ob es wahr ist. So I have the right to figure out if this was from God or if it was not. Ich habe das Recht herauszufinden, ob dies von Gott war oder nicht. Even if it was from God, but I decide it's not from God, you know, God gives me this freedom. Selbst wenn es von Gott gewesen ist und ich beschließe, dass es nicht von Gott war, gibt Gott mir diese Freiheit. So I always figure it out. I don't think this is from the Lord. Ich überlege also immer, ich denke nicht, dass dies vom Herrn ist. You know, there are some people who prophesy and they really have nice, sweet motives. Weißt du, es gibt Personen, die prophezeien und sie haben wirklich liebe, nette Motive. But they're just speaking out from their own hearts. It's their desires for me. Aber sie sprechen nur aus ihrem eigenen Herzen heraus. Es sind ihre Wünsche für mich. It's nice that they share their desires for me. That's just not a word for something to happen. It's not a basis for something to happen. Das ist nett, dass sie mir ihre Wünsche für mich sagen, doch es ist einfach keine Grundlage dafür, dass etwas geschehen wird. So once I figured out this is really God speaking to me. Doch wenn ich herausgefunden habe, dass dies wirklich Gott ist, der zu mir spricht, I put it like this. Ich drücke es so aus. Prophetic word that God gives you is not a guarantee. Das prophetische Wort, das Gott dir gibt, ist keine Garantie. It is His revealed desire. desire. Es ist seine offenbarte Sehnsucht. And this is where we make the mistake. Und an diesem Punkt machen wir den Fehler. We believe, well, if God said it, then it's gonna happen. Wir glauben, wenn Gott das sagt, dann wird es eintreffen. No, and a million times no. Nein, eine Million mal nein. God said to a whole nation, I will give you the promised land. I'm gonna take you in there, and he never did. Gott sagte zu einem ganzen Volk, ich werde euch das verheißene Land geben, ich bringe euch hinein, und er hat es nie getan. Why? Warum? Because there was no cooperation in faith with the people and God. Weil es keine Zusammenarbeit im Glauben zwischen den Menschen und Gott gab. You see, you sure you've heard me say. Ihr habt schon gehört, wie ich gesagt habe. I think. Denke ich. Everything that we will experience in our life that has to do with God, alles was wir in unserem Leben erfahren, das mit Gott zu tun hat, has to be a perfect joining and blending together of humanity and divinity. Muss eine perfekte Verbindung und Vermischung von Menschheit und Gottheit sein. If it's just humanity, we will work ourselves out and in the end it was just our work. Wenn es nur menschlich ist, werden wir uns kaputt arbeiten und am Ende war es nur unser Werk. So first of all, we get worn out. Als erstes werden wir dadurch ausgepowert. Secondly, it has zero eternal value. Zweitens hat es null Ewigkeitswert. And that's the crazy thing. Und das ist das Verrückte. You can work hard your whole life, achieve great things. Great things seemingly. Du kannst dein ganzes Leben lang hart arbeiten und scheinbar großartige Dinge erreichen. And then before Jesus, he says, no, it's not what I have for you. It's not worth. Und dann vor Jesus sagte, nein, es ist nicht das, was ich für dich hatte. Es hat keinen Wert. Think about how sad this would be. Überleg einmal, wie traurig das sein würde. So in order for every prophetic word fulfilled, we have to understand. Damit sich ein prophetisches Wort erfüllen kann, müssen wir verstehen. God wants it to happen. Gott möchte, dass es geschieht. But unless there is a divinity and a humanity joining, it won't happen. Doch wenn keine Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit stattfinden, wird es nicht passieren. You know, either we do everything and make it happen, or we do nothing and let God to do everything. Entweder tun wir alles, um es geschehen zu lassen, oder wir machen gar nichts und lassen Gott alles tun. Look at Abraham. Schau dir Abraham an. Abraham. Abraham, nicht Abraham. In English it sounds the same, especially when you speak it correct. Abraham, nicht Abraham. God came to Abraham. Gott kam zu Abraham and said, "Hey, you're gonna have a boy." Und sagte, hey, du wirst einen Sohn bekommen. So Abraham said, "All right, I'll make it happen." Und Abraham sagte, okay, ich kümmere mich darum. And he took Hagar. Und er nahm Hagar. Because nothing happened with Sarah, because with Sarah it had to be a divinity and humanity joined. Denn mit Sarah war nichts passiert, weil bei ihr eine Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit notwendig war. Because Sarah couldn't get pregnant just by having sex with Abraham, because she was barren. Sarah konnte nicht einfach schwanger werden, indem sie Sex mit Abraham hatte, weil sie unfruchtbar war. So think of this. Überlege dir das. I'm sure Abraham slept enough with Sarah. Ich bin sicher, dass Abraham oft genug mit Sarah geschlafen hat. Nothing happened because it couldn't happen. Doch nichts geschah, weil es nicht geschehen konnte. She had no way to get pregnant. Sie konnte nicht schwanger werden. So he just, you know, listened to his wife and made it happen. Also hörte er einfach auf seine Frau und nahm es selbst in die Hand. There was a mess. Da gab es ein Durcheinander. It was in Ishmael. We suffer consequences until today. Es entstand ein Ismael und bis heute leiden wir unter diesen Konsequenzen. So many people. So viele Menschen. Get a prophetic word from God. Erhalten ein prophetisches Wort von Gott. And based on that prophetic word, they create an Ishmael. Und aufgrund dieses prophetischen Wortes zeugen sie einen Ismael. That's why we have so much mess in what we call the church. Deshalb gibt es so viel Durcheinander in dem, was wir Gemeinde nennen. When will we learn not to make things as the work of the flesh? Wann werden wir lernen, keine Dinge durch Werke des Fleisches zu tun? You know, if you do what you do, even though you have a word from God for it. Weißt du, wenn du das, was du tust, selbst wenn du ein Wort von Gott hast, but if it's not a work of faith, ohne Glauben tust, it will be an Ismael. Wird es ein Ismael werden? Please understand it. Bitte versteh das. So if you don't live by faith and don't truly in your heart internalize it, wenn du nicht aus Glaube lebst und das Wort wahrhaftig in deinem Herzen verinnerlichst, it will not be fulfilled. Wird es sich nicht erfüllen. So now you are trying to make it happen yourself. Deshalb versuchst du nun, es selbst zu verwirklichen. That's why the church is full of works of flesh. Deshalb ist die Gemeinde voll mit Werken des Fleisches. Christian lives are full of the work of flesh. Das Leben von Christen ist voll mit Werken des Fleisches. Because the work of the Spirit is a humanity and the divinity together. Denn das Werk des Geistes ist ein gemeinsames Werk von Gottheit und Menschheit. Look. Schau. God did not... I have to be careful how I say this. Ich muss vorsichtig sein, wie ich das sage. God did not make Isaac happen. Gott hat Isaac nicht geschehen lassen. What? Was? If Abraham would have not slept with Sarah, would there have been an Isaac? Wenn Abraham nicht mit Sarah geschlafen hätte, hätte es dann einen Isaac gegeben? No. Nein. That only happened one time, and that was with Mary and the birth of Jesus. Das ist nur einmal passiert und das war bei Maria und der Geburt von Jesus. So in that sense, it was a work of Abraham. Yet it was the work of God. In diesem Sinne war es also ein Werk von Abraham, doch es war auch das Werk Gottes. James picks this up. Jakobus greift dies auf. James said, was Abraham justified by faith? Jakobus sagt, war Abraham gerechtfertigt durch Glaube? He says, well, you show me your faith without your work. Er sagt, zeig mir deinen Glauben ohne deine Werke. And I show you your faith by my work. Und ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. And then he says, Abraham was justified by work. Und dann sagte er, Abraham war gerechtfertigt durch Werke. Works of faith. Werke des Glaubens. So if you don't have works of faith, the prophetic word of God will not be fulfilled. Wenn du also keine Werke des Glaubens hast, wird sich das prophetische Wort von Gott nicht erfüllen. If you have works without faith, wenn du Werke ohne Glauben hast, you will create an Ishmael and it's going to be messy. Wirst du einen Ismael zeugen und es wird chaotisch werden. If you have faith without works, wenn du Glauben ohne Werke hast, is dead faith not living faith? Ist das tote Glaube kein lebendiger Glaube? See, it's not complicated. Siehst du, es ist nicht kompliziert. God says it. Gott sagt es. I grab it and bury it in my heart. Ich ergreife es und brenne es in mein Herz. More than 20 years ago, I got a prophetic word. Vor mehr als 20 Jahren erhielt ich ein prophetisches Wort. That one day I would have a school of the prophetic. Dass ich eines Tages eine Schule des Prophetischen haben werde. More than 20 years ago. Vor mehr als 20 Jahren. From a South African prophet. Von einem südafrikanischen Prophet. What happened? Was ist geschehen? I believed it. Ich habe es geglaubt. More than 20 years went by. Mehr als 20 Jahre vergingen. Many times in that period it looked like I would never have a prophetic school, but I never stopped believing it. Oft sah es in dieser Zeit aus, als ob ich nie eine prophetische Schule haben würde, doch ich hörte nie auf, es zu glauben. The truth is, I collect my prophetic words that I've tested and know they're from God. Die Wahrheit ist, ich sammle meine prophetischen Worte, die ich geprüft habe und von denen ich weiß, dass sie von Gott sind. And I frequently take time to look over them, to read over them, to listen to them again and again and again. Und ich nehme mir regelmäßig Zeit, um sie anzuschauen, sie zu lesen und sie immer wieder anzuhören. That word I held on to for more than 20 years. Dieses Wort habe ich mehr als 20 Jahre lang festgehalten. And one day, und eines Tages, God used the mouth of Daniel. Gebrauchte Gott den Mund von Daniel. And the mouth of Vinicius. Und den Mund von Vinicius. To tell me, now the time has come. Um mir zu sagen, jetzt ist die Zeit gekommen. It was so beautiful. Es war so wunderschön. You know what I did? Weißt du, was ich getan habe? Listen to me. That prophecy was alive in my heart for more than 20 years, but I did not do works of flesh. Diese Prophetie war mehr als 20 Jahre lang in meinem Herzen lebendig, aber ich habe keine Werke des Fleisches getan. But the moment I knew, now the time has come. Doch in dem Moment, als ich wusste, nun ist die Zeit gekommen. See, I never stopped believing. Ich habe nie aufgehört, es zu glauben. But I also didn't try to make an Ishmael. Ich habe auch nie versucht, einen Ismael zu erzeugen. The moment I knew from God, this is the time, I began to work. In dem Moment, als ich von Gott wusste, dass dies die Zeit ist, habe ich angefangen zu arbeiten. Just like Abraham did when he slept with Sarah. So wie Abraham gehandelt hat, als er mit Sarah schlief. And today we have a school of the prophetic in Supernatural. Und heute haben wir eine Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. One of the things that I love so much because the results are incredible. Eines der Dinge, die ich so sehr liebe, weil die Ergebnisse fantastisch sind. And Daniel is the director of that school. Und Daniel ist der Direktor dieser Schule. How beautiful. Wie wunderschön. Can unbelief stop the prophecy from fulfilling? No, it can't, but it will. Kann Unglaube die Erfüllung der Prophetie verhindern? Nein, er kann es nicht, sondern er wird es tun. If I would not have believed God that one day whatever he said will happen and we'll have a prophetic school, I tell you, I would not have one today. Wenn ich Gott nicht geglaubt hätte, dass das, was er gesagt hat, eines Tages geschehen wird, ich sage dir, dann hätte ich heute keine Schule. Because it was a real walk of faith. Denn dies war ein echter Glaubensweg. Even after we decided now is the time, it looked like it's not going to happen. Selbst nachdem wir entschieden hatten, dass die Zeit gekommen war, sah es aus, als ob es nicht geschehen würde. Doch es geschah. So don't abort your prophecy through unbelief. Deshalb treibe deine Prophetien nicht durch Unglauben ab. You know, there are other prophecies that are buried in my heart that I'm never going to let go. Es gibt noch andere Prophetien, die in mein Herz eingegraben sind, die ich nie loslasse. Because I know if I start to walk in unbelief, they're not going to. Ich weiß, wenn ich anfange in Unglauben zu wandeln, werden sie nicht eintreffen. Los, Leute! Let's grab the prophetic word. Ergreift das prophetische Wort. I'm going to pray here. Ich werde jetzt beten. Because I know there are a lot of people who've received the prophetic word and through unbelief they have aborted it. Denn ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die ein prophetisches Wort erhalten haben und durch Unglauben haben sie es abgetrieben. Listen to me. Hör mir zu. Don't fall into guilt and shame and condemnation. Falle nicht in Schuld, Scham und Verdammnis. Because Jesus said. Denn Jesus sagte. I am the resurrection and the life. Ich bin die Auferstehung und das Leben. He will resurrect these aborted prophecies and put them back into your heart. Er wird diese abgetriebenen Prophetien auferstehen lassen und sie wieder zurück in dein Herz legen. And then you say, Jesus, I will not let it go again through unbelief. Und du sagst, Jesus, ich werde sie nicht mehr durch Unglauben loslassen. Father, how thankful are we for you and your Holy Spirit? Vater, wir sind so dankbar für dich und deinen Heiligen Geist. How we will always trust you. Wir werden dir immer vertrauen. How you are kind, good and wonderful. Wie freundlich, gut und wunderbar bist du. Even though we've aborted our prophecies through unbelief. Selbst wenn wir unsere Prophetien durch Unglauben abgetrieben haben. You are the resurrection and the life. Bist du die Auferstehung und das Leben. So Lord, we are very sorry that we did that because we didn't understand better. Herr, es tut uns so leid, dass wir das getan haben, denn wir wussten es nicht besser. And we receive your forgiveness and your kindness. Und wir empfangen deine Vergebung und deine Güte. And Father, I declare right now by the authority given to me by Jesus Christ. Und Vater, ich erkläre hier und jetzt durch die Autorität, die ich durch Jesus Christus erhalten habe, that these aborted prophecies will come back to life in the people who watch. Dass die abgetriebenen Prophetien der Personen, die zuschauen, wieder zurück ins Leben kommen. I speak life to these prophecies again. Ich spreche neues Leben in diese Prophetien hinein. And I declare they will begin to be vibrantly alive in your heart. Ich erkläre, dass sie in deinem Herz lebendig werden und anfangen zu pulsieren. And I declare, devil, the only thing you can is deceive and lie. Und ich erkläre, Teufel, das Einzige, was du tun kannst, ist täuschen und lügen. And your deceptive lies that they cannot happen, we reject. Und deine trügerischen Lügen dürfen nicht geschehen, wir weisen sie ab. I resurrect this aborted prophet. Ich lasse diese abgetriebenen Prophetien wieder auferstehen. Because of Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Go ahead and dream again. Geh los und träume von neuem. Go ahead and hold them. Halte sie fest. Don't let them go. Und lasse sie nicht los. They will happen. Und sie werden eintreffen. Thank you guys for watching. Danke Leute fürs Zuschauen. See you next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal.